Die junge Nacht der ARD. Die Infos. Um 3 Uhr mit Chris Berdrow. Der SPD-Gesundheitsexperte Lauterbach hält es für möglich, dass wegen Corona geschlossene Kitas und Grundschulen ab der 2. Januarhälfte wieder öffnen. Allerdings nur unter bestimmten Bedingungen. Voraussetzung wäre es nach seinen Worten, dass alle anderen Klassenstufen geteilt werden und wechselnd Präsenz- und Digitalunterricht erhalten, sagte Lauterbach der Rheinischen Post. Es sei wissenschaftlich erwiesen, dass Kinder ab 12 Jahren genauso ansteckend seien wie Erwachsene. In der Bretagne ist eine illegale Silvester-Rave-Party mit 2500 Teilnehmern aus dem Ruder gelaufen. Rund 150 Polizisten sind im Einsatz. Einige wurden von Stein- und Flaschenwürfen verletzt. Frankreichs Innenminister Darmanin hat eine Krisensitzung einberufen. Inzwischen werden Masken verteilt und Krankenwagen sind vor Ort. Es gibt Teilnehmer, die abreisen. Augenzeugen berichten, dass sie oft keine Strafe erhalten, obwohl auf Teilnahme an illegalen Veranstaltungen und Nichttragen von Masken jeweils 135 Euro Strafe stehen. Sie müssen jedoch ihre Daten hinterlassen zur Kontaktverfolgung, wenn sich ein Corona-Cluster bilden sollte. Der Präfekt hat bislang nicht den Befehl zur Räumung des Geländes gegeben, weil man verletzte und unkontrollierte Situationen befürchtet. Die Polizeipräsenz soll verstärkt werden. Bislang warten die Sicherheitskräfte ab, lassen aber niemanden mehr in den abgeriegelten Bereich. Stefanie Markert, Paris. Der CDU-Politiker Merz ist prinzipiell gegen eine Aufnahme von Migranten aus Lagern in Griechenland oder Bosnien. Die Europäische Union habe die Verpflichtung, den Flüchtlingen auf dem Balkan oder auf den griechischen Inseln an Ort und Stelle zu helfen, sagte Merz den Funke-Zeitungen. Die humanitäre Katastrophe lasse sich nicht dadurch lösen, dass man die Flüchtlinge nach Deutschland hole. Merz ist einer von 3 Kandidaten für den CDU-Vorsitz. In der Innenstadt von Brüssel ist ein Tempolimit von 30 km/h eingeführt worden. Die Geschwindigkeitsbegrenzung sei der Beginn einer Verkehrswende in der belgischen Hauptstadt, sagte Verkehrsministerin Van den Brandt. Das Limit gilt in der gesamten Innenstadt mit nur wenigen Ausnahmen. Einheimische und Touristen müssten sich auf mehr Kontrollen einstellen. Der Iran plant weitere Verstöße gegen das internationale Atomabkommen. Nach Angaben der internationalen Atomaufsicht hat die iranische Regierung angekündigt, Uran bis zu einem Grad von 20% anzureichern, so hoch wie vor dem Abschluss des Abkommens. Der Pakt hat die maximale Anreicherung auf knapp 3,7% begrenzt. Das Wetter in Deutschland überwiegend bewölkt, lokal Nebel, im Norden örtlich Schauer. Bei +3 bis -7 Grad. Tagsüber häufig grau, im Norden einige Schauer. In der Mitte und rund um die Mittelgebirge teils aufgelockert bei +3 bis +4 Grad. Die Zeit 3:03 Uhr. Was da los auf den Straßen? Nicht viel, keine richtige Meldung, aber der Hinweis: am Rande des Thüringer Waldes gibt es Nebel mit Sichtweiten unter 50 Metern. Davon ist auch die A71 zwischen Meiningen und Oberhof betroffen. Bitte vorsichtig fahren, Leute. Die junge Nacht der ARD. Um kurz nach 3 am 2.1.2021 mit Fritz Schäfer. Und hier Kygo, Avicii und Sandro Cavazza, Forever Yours. Every time I see your face, there's a cloud hanging over you in such a beautiful way. There's a poetry to your solitude. Ooh, you should let me love you. Hold me now forever. Thank you. Mit Fritz Schäfer. Zany boy, suicide door, brand new bag. College girls, give a nigga head in my raps. Rockstar life, so much money, I'll make you laugh. Hey, the bitch they hate, and you can't miss what you never had. Hey, hey, off the juice, coding got me tripping. Cut the coupe, Walker roof is missing. Ice, lemonade, my neck was tripping. Addy boys got some 60s in my bag. Lips sealed, I ain't pillow talking, I'm no rag. In my earlobe, got 2 carats, VVS. Got a penthouse near Rodeo, out for stress. All this money, when I grew up, I had nothing. Filled with backstabbing, my whole life is disgusting. Can't believe it, gotta thank God that I'm living comfortably. Getting checks, I don't believe what she say, she done with me. Burn some bridges and I let the fire light the way. Kicking my feet up, left the PJs on a PJ. Yeah, I'm a big dog and I walk around with no leash. I got water on me, yeah, everything on Fiji. Zany boy, suicide door, brand new bag. College girls, give a nigga head in my raps. Rockstar life, so much money, I'll make you laugh. Hey, the bitch they hate and you can't miss what you never had. Hey, hey, off the juice, coding got me tripping. Cut the coupe, Walker roof is missing. Ice, lemonade, my neck was tripping. Ice, lemonade, my neck was tripping. I'm a star, pack up cars, tip it wall, hey. Add up raw, finish dogs, and explore, hey. I was 15, I took codeine with my dog, ayy. Pretty Percocet, pyrimethazine, I feel nausea. Put up a stick and I hop on a plane, still in my war ways. Shit is so risky, I gotta be gifted, he blessed me with fortune and fame. I remember from 50, I couldn't go back empty, I knew I was stuck to the games. Loyal and I never change, I'm never gonna go against the grain. I'm never gonna be the one turn on my brother when police just gotta detain. I won't ever love a bitch more than my mother, and that's on my government name. I can't be no sucker, ain't hating on no one. I wish everybody get paid. Cause we counting up every day, getting hot to island in the grave. Zany boss, what's our door, brand new bag. College girls, give a nigga head in my raps. Rockstar life, so much money, I'll make you laugh. Hey, the bitch they hate, and you can't miss what you never had. Hey, hey, off the juice, coding got me tripping. Cut the coupe, Walker roof. Die junge Nacht mit Fritz Schäfer. I'm on my mind right now, stacking up problems that are so unnecessary. Wish that I could slow things down. I wanna let go, but discomfort in the panic. And I drive myself crazy, thinking everything's about me. Yeah, I drive myself crazy, cause I can't escape the gravity. Why is everything so heavy? Holding on to so much more than I can carry. I keep dragging around what's bringing me down. If I just let go, I'd be set free. Holding on. Why is everything so heavy? You say that I'm paranoid, but I'm pretty sure the world is out to get me. Not like I made the choice to let my mind stay so fucking messy. I know I'm not the center of the universe, but you keep spinning around me just the same. I know I'm not the center of the universe, but you keep spinning around me just the same. The universe, you keep spinning. Why is everything so heavy? Holding on, so much more than I can carry. I keep dragging around. Das hier ist die junge Nacht und das waren Linkin Park und Ciara mit Heavy. Freunde, ich habe ein bisschen ferngesehen. Und im Fernsehen, da ist mir was aufgefallen, nämlich der Kommentator aus Sport im Osten beim RBB-Fernsehen mit dieser, sagen wir mal, blühenden Fantasie bei dem, was er so von sich gibt, während er da kommentiert. Was ist da jetzt noch drin? Für Energie plötzlich eine Einladung, plötzlich ein Fehlpass der Berliner und Brückmann. Och, den muss er machen. Oh, da schämt er sich richtig. Fast so wie ein kleines Mädchen, das in der Kirche einen ziehen ließ. Die junge Nacht mit Fritz Schäfer. Her face said it ain't so bad if I wanna make a couple mistakes. You should know right now that I never stay put in one place forever.

Chance verspielt. Fühl mich schwach, oh, oh, schwach und doch so verliebt. Gebe auf, oh, das wird mir viel zu viel. Fühl mich schwach, oh, oh, schwach und doch so verliebt. Das Licht, es geht um zu meinem Zimmer. Tränen fließen und du siehst den Schimmer. Nie zurück zu dir. Hast meinen Kopf gefickt, hast mich hintergangen. Fühl mich schwach, oh, oh, schwach und doch so verliebt. Gebe auf, oh, das wird mir viel zu viel. Fühl mich schwach, oh, oh, schwach und doch so verliebt. Ist das ein Grund zu bleiben? Wahrscheinlich nicht, mein Herz kann nicht mehr leiden. Oh, oh, oh. Gebe auf, oh, hast deine Chance verspielt. Die junge Nacht. God is a dancer. Yeah, I heard on the radio that she always go harder. Cause she keeping you on your toes. And she's perfectly focused. She's lost in the moment. Ooh, ooh, ooh, yeah, ooh, yeah. Are you feeling that fire? Cause the music is on the way. If you wanna be higher, wanna move till the break of day. Die junge Nacht mit Fritz Schäfer. The garden was blessed by the gods of me and you. We had a wish for to find ourselves some truth. Oh, what you waiting for? No, what you waiting for? We counted all our reasons, excuses that we made. We found ourselves some treasure and threw it all away. Oh, what you waiting? waiting for? No, what you waiting for? What you waiting for? No, what you waiting for? When I dance alone and the sun's beating down, blame it on me. When I lose control and the veil's over you, blame it on me. What you waiting for? No, what you waiting for? Caught in the tide of blossom, caught in the carnival. Your confidence forgotten, I see the gypsies roll. Oh, what you waiting for? No, what you waiting for? What you waiting for? No, what you waiting for? When I dance alone and the sun's beating down, blame it on me. When I lose control and the veil's overused, blame it on me. What you waiting for? No, what you waiting for? What you waiting for? No, what you waiting for? When I dance alone and the sun's beating down, blame it on me. When I lose control and the veil's overused, blame it on me. When I dance alone, I know I'll go. Blame it on me, oh. When I lose control, I know I'll go. Blame it on me, oh. What you waiting for? No, what you waiting for? What you waiting for? No, what you waiting for? George Ezra, Blame It On Me in der jungen Nacht. Und jetzt gucken wir mal, was da los ist auf den Straßen. Am Rande des Thüringer Waldes gibt es Nebel mit Sichtweiten unter 50 Metern. Davon ist auch die A71 zwischen Meiningen und Oberhof betroffen, steht hier. Und es steht noch da, fahren Sie bitte vorsichtig. Also fahren Sie bitte vorsichtig, Sie da draußen. Dann noch die B49 Koblenz-Montabaur, die ist zwischen Neuhäusel Süd und Denzerheide in beiden Richtungen nach einem Unfall gesperrt. Hier ist die junge Nacht der ARD. Mit 1 Live, Das Ding, Fritz, MDR Sputnik, Enjoy, Unser Ding und UFM aus dem 1 Live-Haus in Köln. Ja, und es ist genau in dieser Sekunde 3:30 geworden, am 2.1.2021. Und jetzt muss ich mich ja, jetzt sieze ich euch ja schon seit gerade der Stauschau. Dann, das euch hätte ich mir jetzt schon wieder sparen können. Sieze ich sie ja ab jetzt anscheinend. Da muss ich auch entsprechend so ein Sieze-Radioprogramm, da läuft auch nicht so Musik im Hintergrund, da ist es dann still. Und da wird dann auch gesagt, dass der nächste Interpret, ich kann das Wort nicht mehr aussprechen, der nächste Interpret des nächsten Titels heißt Jason Derulo und der Titel selbst heißt Take You Dancing. Okay, aber jetzt duze und irre ich euch wieder, ne? Skirt, skirt on your body, performing just like my Rari. You're too fine, need a ticket. I bet you taste expensive. Pouring up, up, up, about a liter. If you're keeping up, you should keep it. Tequila and vodka, girl, you might be a problem. Run away, run away, run away, run away. I know that I should, but my heart wanna stay, wanna stay, wanna stay, wanna stay now. You can see it in my eyes that I wanna take it down right now if I could. So I hope you know what I mean when I say, let me take you dancing. Two-step to the bedroom. We don't need no dance floor. Let me see your best move. Anything could happen. Ever since I met you, no need to imagine. Baby, all I'm asking is let me take you dancing.

Das vielleicht einzig Gute an 2020, kann man ja jetzt rückblickend endlich sagen, war ja irgendwie, dass man endlich mal Zeit für Dinge hatte, die sonst im Alltagsstress hinten rüberfallen. Stichwort Bananenbrot, Bananenbrot backen und so, wollte ich eigentlich sagen. Aber ihr merkt schon, allein das Wort ist mir schon so fremd. Das werde ich wahrscheinlich auch dann nie schaffen, wenn ich wirklich mal Zeit dafür habe. Bananen und Brot und Backen ist nicht so meins. Oder vielleicht auch einfach mal Zeit haben, sich auszuruhen, weil das mache ich wirklich gerne. Beine hochlegen, nichts tun. Es sei denn, man heißt Clouseau. Für den war 2020 alles andere als ruhig. Der hat nämlich eine Single nach der anderen rausgehauen. Zum Beispiel die hier. Sag mir, was du willst, sag mir, was du willst, sag mir, was du wirklich willst. Oder auch die hier mit Carpi und Casey Rebel. Jetzt fliegt sie nach oben, irgendwo in einer anderen Welt. Ja, da hat man auch schon gemerkt, dass Clouseau musikalisch eine neue Richtung ansteuert mit Features, ne, mit Gästen aus der Hip-Hop-Riege. Deswegen haben wir mal bei ihm nachgefragt, wie es denn in diesem Jahr 2021 musikalisch so weitergeht. Kleiner Spoiler, da ist ein Album in der Pipeline. Also jetzt bin ich noch in so einer Sortierphase und habe mir so eine Zahl von Songs so zurechtgelegt, wie viel möchte ich da eigentlich drauf haben, und habe, glaube ich, dreimal so viele Songs. Luxusproblem, jetzt muss ich gucken, wer draufkommt und welchen ich dann eben auch fertig mache. Ich möchte gerne im Frühjahr, Frühjahr nächsten Jahres, möchte ich gerne ein Album auf dem Tisch liegen haben. Ja, hören Sie mal, ganz schön sportlicher Plan vom Klüsen. Als kleinen Vorgeschmack auf sein kommendes Album hören wir uns jetzt mal seine aktuelle Single an. Du warst immer dabei, heißt die. Und die klingt so. Am Anfang noch so ein bisschen zurückhaltend, aber dann geht's los. In ein paar Sekunden, die ich jetzt noch mit Sprache überbrücke. Merkt ihr, ne? Achtung, jetzt. Vieles war so schwer, trotzdem so leicht. Denn du warst immer dabei. Wir waren so warm, doch ging so steil. Ja. Yeah. Ja, yeah. Vieles war so schwer, manches so leicht. Irgendwie warst du immer dabei. Wir waren so warm, doch ging so steil. Mit dir hatte ich die beste Zeit. Wir brauchten uns beide und einen Platz zum Pennen. Kein Fünf-Sterne-Bunker, nur einen alten Minivan. Hing auf der Straße, kein Geld für Partys. Und wir rannten vor den Nazis. Und dann meine erste Show, 20 Mann in der Bar. Keine Sau interessiert's, aber du warst da. Wir waren wie Olli und Stan, McCartney und Len, Trey und Em, keiner konnte uns trennen. Wir haben alles geteilt, zusammen gelacht und geweint. Doch ohne Worte zu sagen, wusstest du gleich, was ich mein. Und du saßt draußen vor der Tür mit nem Bier als Trostpflaster, als es bei mir zu Hause gerade krass war. Vieles war so schwer, trotzdem so leicht. Denn du warst immer dabei. Wir waren so warm, doch ging so steil. Ja, yeah, ja, yeah. Vieles war so schwer, manches so leicht. Irgendwie warst du immer dabei. Wir waren so warm, doch ging so steil. Mit dir hatte ich die beste Zeit. Wenn wir uns wiedersehen, fühlt es sich so an, als wäre ich gerade eben nur kurz aus dem Raum gegangen. Und manchmal schreibe ich dir, total verkatert, Dicker, ich denk grad an damals. Mit dem Skateboard unterm Arm, gedreht, Kippen rauchen, Joints bauen lernen und Mercedes-Sterne klauen. Das erste Mal verknallt heulen, bis das Kissen klebt. Frauen kamen und gingen, du hast alles miterlebt. Vieles war so schwer, trotzdem so leicht. Denn du warst immer dabei. Wir waren so wow, doch ging so steil. Yeah. Ja, yeah. Vieles war so schwer, manches so leicht. Irgendwie warst du immer dabei. Wir waren so warm, doch ging so steil. Mit dir hatte ich die beste Zeit. Alles hingeschmissen, nur um unseren Traum zu leben. Ohne dich hätte ich wahrscheinlich aufgegeben. Es war so schwer, trotzdem so leicht. Denn du warst immer dabei. Die junge Nacht. Die junge Nacht. Mit Fritz Schäfer. Another one. Another one. We the best music. DJ Khaled. I don't know if you could take it. No, you wanna see me naked, naked, naked. I wanna be a baby, baby, baby. Spinning in his red just like he came from Maytag. Rocket with sit on the brown.

my trap. Run away, never come back. No way I'm going down like that. No, no, run away, run away. No, I can get caught up again. No way, no, no. Gotta slow up, gotta take this time. Gotta take a minute just to ease my mind. If I don't walk, then I get caught out. Hey, now I'll be falling all the way. I'll be falling all the way down. Shut my eyes, shut my eyes. It doesn't even matter if I'm wrong or right. It doesn't matter. Right over there, sat on the stairs, stay or leave. The cabinets are bare and I'm unaware of just how we got into this mess. Got so aggressive, I know we meant all good intentions. So pull me closer, why don't you pull me close? Why don't you come on over, I can't just let you go. Oh baby, why don't you just meet me in the middle? I'm losing my mind just a little. So why don't you just meet me in the middle? In the middle. Kitchen floors are wet and taps are still running, dishes are broken. How did we get into this mess? Got so aggressive, I know we meant all good intentions. So pull me closer, why don't you pull me close? Why don't you come on over, I can't just let you go. The sky opens up when we touch, yeah, it's making me say that the way you hold me, hold me, hold me, hold me, hold me, feels so holy, holy, holy, holy, holy. Oh God, running to the altar like a track star, can't wait another second. There's a way you hold me, hold me, hold me, hold me,